Is your feet at the 4 o'clock rock? Five, six, seven o'clock, 8 o'clock rock. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock. Wrong, rock, two, one, two, three, four, five, six, seven, jump me in. We'll have some fun. Till the night starts, we're gonna hop around the clock tonight. Rock, rock, rock to the broad daylight. Gonna rock it around the clock tonight. When the clock strikes five, the six and seven, we be running the seven half. We're gonna rock around the clock tonight. Rock, rock, rock to the broad daylight. Thank you. Klar, es freut mich, dass man den alten Kram aus der 50er-Zeit immer noch so gern hört. Für mich ist das jetzt ein Jubiläum, 15 Mal gespielt auf Hinnerwald oder Niklos Rock. Leider nehme ich mit meinem Lieblingsbassist Müller Franz, der ist leider gestorben. Und für den Franz, deine alte Resche, spiele ich jetzt Elvis nochmal, der Hound Dog. Sind wir soweit?